Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die heutige Sendung wird im Groben in zwei Veranstaltungsankündigungen bestehen. Es steht nämlich in Erfurt und in Weimar jeweils eine Veranstaltung an, die ich euch wärmstens empfehlen möchte. Am kommenden Donnerstag, also am 27. November, findet in Erfurt in der Johannesstraße 151 eine Veranstaltung über Hartz IV statt. Und nächste Woche Dienstag, nämlich am 2. Dezember, findet in Weimar im Laden in der Trierer Straße 5 ein Konzert mit zwei Live-Acts statt. Zu beiden Veranstaltungen werdet ihr in der kommenden Stunde mehr erfahren. Jetzt hört ihr erstmal Musik, nämlich den Song Let Go von der Hamburger Band Hellkamp. Und damit begrüßt euch am Mikrofon herzlich Lukas Hohlfeld. Riverfront walk, sky dressed in gray. I sit silent, watch the ferries belay. And there ain't nothing I can do to not think of you. Back home, my meals burnt to the bone. Always I forget to eat when I'm alone. Besides, everything here seems connected to you. They say it's just a phrase. Let it go, let it go. This place I can't call home without you. Das Bildungskollektiv, abgekürzt BIKO, ist ein Bildungsverein, der in der Umgebung von Weimar, Erfurt und Jena, aber auch in anderen Städten gesellschaftskritische Bildungsveranstaltungen organisiert. Schon seit mehreren Wochen findet in Erfurt eine Veranstaltungsreihe des Bildungskollektivs statt, die unter dem schlichten Titel 10 Jahre Hartz IV steht. Ich möchte kurz den Ankündigungstext zu dieser Veranstaltungsreihe vorlesen. Auf dem Flyer, mit dem die Veranstaltungen beworben werden, ist Folgendes zu lesen. 10 Jahre Hartz IV, 10 Jahre erfolgreicher Klassenkampf von oben. Die Durchführung der Hartz-Reformen im Rahmen der Agenda 2010 gehören zu einem der größten und erfolgreichsten Angriffe auf die Klasse der Lohnabhängigen und Erwerbslosen in den letzten Jahrzehnten. Die damit verbundene Umstrukturierung des Sozialstaats wird als ein Erfolgsmodell gehandelt. Galt die Bundesrepublik 1999 noch als der kranke Mann Europas, kann sie sich heute als Krisengewinnerin in der Konkurrenz der kapitalistischen Staaten an vorderster Front behaupten und die Bedingungen dieser Konkurrenz, zumindest in Europa, zu großen Teilen selbst vorgeben. Die Einführung von Hartz IV und die Ausweitung des Niedriglohnsektors in Deutschland haben zu diesem Erfolg wesentlich beigetragen. Ein Erfolg, der auf Kosten derjenigen geht, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft. Sie müssen darum bangen, dass an ihrer spezifischen Ware, der Arbeitskraft, überhaupt noch jemand Interesse hat, und selbst dann können sie kaum mit einem guten Leben rechnen. Diejenigen, die zur großen Zahl derer gehören, an deren Arbeitskraft schlichtweg kein Interesse besteht, ein Faktor, mit dem der Staat längst kalkuliert, ohne die Rückführung in den Arbeitsmarkt überhaupt noch ernsthaft zu erwägen, sind der Willkür, Gängelung und Demütigung der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters ausgesetzt. Geradezu neofeudal anmutende Institutionen. Leider lässt sich nach 10 Jahren Hartz IV konstatieren, dass es kaum effektiv organisierte Gegenwehr gegen diesen Klassenkampf von oben gegeben hat. Während am Anfang noch Proteste gegen Hartz IV aufflammten, muss man heute sagen, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung lässt alles mit sich machen. Die Linke hat zu diesem Umstand kaum etwas zu sagen. Entweder schmeißt sie die Flinte ins Korn, sobald sie merkt, dass die Arbeitslosen dem Bild vom neu entdeckten revolutionären Subjekt nicht so recht entsprechen wollen, oder sie verbleibt auf der Ebene einer abstrakten Ideologiekritik, die ihre eigenen praktischen Bedingungen, die mit Hartz IV sehr viel zu tun haben, kaum reflektiert. Übrig bleiben verschiedene kleine Initiativen, die in vereinzelten Kämpfen praktische Selbsthilfe gegen die Willkür der Ämter organisieren. Umso notwendiger ist es, einerseits Rechenschaft über einen größtenteils verlorenen Kampf abzulegen, sofern es ihn gegeben hat, und dies theoretisch einzuholen. Andererseits sollten diejenigen Initiativen miteinander ins Gespräch kommen und versuchen, eine praktische Perspektive zu finden, die Hartz IV in den vergangenen Jahren den Kampf angesagt haben. Einen kleinen Beitrag möchte dazu das Bildungskollektiv in Zusammenarbeit mit dem DGB Bildungswerk Thüringen leisten, indem wir im Herbst und Winter 2014 und 2015 eine Veranstaltungsreihe zu 10 Jahren Hartz IV organisieren. Soweit der Ankündigungstext zur Reihe 10 Jahre Hartz IV, eine Veranstaltungsreihe, die zurzeit in Erfurt läuft und die vom Bildungskollektiv und dem DGB Bildungswerk organisiert werden. Am kommenden Donnerstag, also am 27. November, wird in Erfurt in der Johannesstraße 151 der 5. Programmpunkt dieser Veranstaltungsreihe stattfinden. Diese Veranstaltung trägt den Titel Hartz IV ist gleich Armut per Gesetz und sprechen wird auf diese Veranstaltung Marcel Calvas. Marcel Calvas hat bis Anfang dieses Jahres an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim studiert. Am 27. Januar dieses Jahres wurde er dort gekündigt. Grund für den Rausschmiss aus der Bundesagentur für Arbeit war ein Blog, den Marcel Calvas betrieben hat. Ein Blog, auf dem er kritisch über die Praxis der Jobcenter und Arbeitsagenturen berichtete. Ihr hört nun ein Interview mit Marcel Calvas, das dieser im Februar diesen Jahres dem Mannheimer Radio Bermudafunk gegeben hat. Am 27. Januar 2014 wurde Marcel Calvas von der Agentur für Arbeit gekündigt. Er kritisiert in seinem Blog kritischerkommilitone.wordpress.com die Hartz-Gesetze und die Umsetzung durch die Behörden. Auch beim freien Radio Ulm Free FM war er mit seiner Kritik vertreten. Damit hat er sich direkt gegen seinen Arbeitgeber gestellt. So, Marcel, gut, dass wir dich am Telefon haben. Du bist jetzt von der BA, von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit gekündigt worden, weil du einen kritischen Blog geschrieben hast. Kannst du uns ein paar Informationen zu deinem Blog geben, für die Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, um was es geht? Sondern wann hast du mit dem kritischen Bloggen begonnen? Oder erzähl einfach mal ein bisschen was über dich, über den Blog. Ja, also mit dem Bloggen habe ich angefangen Anfang Juni 2013. Der Blog nennt sich kritischerkommilitone.wordpress.com und hat so den Untertitel Kritik am Arbeitsamt. Mhm. Also richtig heißt es da eigentlich Arbeitsagentur, aber das ist auch schon so ein bisschen bewusst Arbeitsamt gewählt, so als kleine Provokation. Und es geht halt einfach darum, aufzuzeigen, was es da für Gesetze gibt, die die Arbeiter in der Arbeitsagentur bestimmen und im Jobcenter. Und dann noch, was es für interne Vorgaben gibt und wo die Menschenwürde da noch überhaupt geachtet wird. Also in meinen Augen irgendwie nicht so wirklich viel. Und in diesem Blog habe ich halt mal Einträge gemacht zu verschiedenen Themen und mich damit halt an die Öffentlichkeit gewandt mit der Kritik, die ich an dem ganzen System habe. Okay, naja, das sind schon ziemlich harsche Kritik. Was war denn deine Motivation, mit dem Bloggen zu beginnen? Ja, gut, ich habe ja so das Studium angefangen vor 2,5 Jahren und eigentlich so mit diesem Motiv, okay, das ist was Soziales irgendwie und das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, da auch irgendwas zu machen. Und im Laufe der Zeit habe ich halt gemerkt, wie das einfach in der Praxis abläuft und wie die Gesetze sind und die ganzen Informationen bekommen und habe mehr und mehr darüber nachgedacht und bin irgendwann dazu gekommen, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so viel, was da irgendwie in meinen Augen nichts mit sozialem Handeln zu tun hat. Das kann ich irgendwo nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren, das muss jetzt irgendwie raus. Und dann habe ich auch noch von Inge Hannemann erfahren, die ja auch einen Blog hat, also die freigestellte Jobcenter-Mitarbeiterin aus Hamburg. Und da habe ich gedacht, hey, das ist doch eine super Gelegenheit hier, die nochmal auch zu unterstützen, weil es ja auch schon die Sanktionen unter anderem anprangert, aber auch ganz viele andere Sachen. Und ja, dann habe ich gedacht, hey, dann mache ich doch auch einen Blog. Das ist doch eine gute Idee. Ja, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen, für die Zuschauer, die mit der Thematik relativ wenig Berührpunkte haben, vielleicht mal ein bisschen spezifizieren, was zum Beispiel, wovon zum Beispiel einer deiner Blog-Einträge handelt? Also um es jetzt einfach mal so ein bisschen ein konkretes Beispiel zu nennen. Ja, also einen Eintrag habe ich gemacht zur Entstehung von der Agenda 2010. Das sind der Rahmen, sage ich jetzt mal, innerhalb von dem ganz viele Gesetze erlassen wurden, unter anderem halt eben die Hartz-Gesetze und dann auch zum Beispiel die Spitzensteuer, die gesenkt wurde auf 43% von mal über 50%, Unternehmenssteuer, die gesenkt wurde und so weiter. Also eigentlich die Agenda 2010 als ganz große Umverteilung von unten nach oben. Mhm. Die ist halt dadurch entstanden, dass die Bertelsmann Stiftung unter anderem da die Finger mit im Spiel hatte, indem sie irgendwelche Studienauftrag gegeben hat, indem sie mit der Politik zusammengearbeitet hat. Also gerade Schröder hat da eine Rolle gespielt, natürlich bevor er an die Macht kam 1998 mit der rot-grünen Koalition, haben die halt schon vorher ausgemacht, dass sie diese Agenda 2010 so machen wollen, und Bertelsmann hat deswegen Schröder dann auch im Wahlkampf medial unterstützt, weil denen gehört ja wichtige Medien wie RTL, Zeit und Spiegel und sowas. Also die haben da schon eine krasse Macht irgendwie, und da wurde dann halt, also in dem Artikel beschreibe ich dann halt auch so ein bisschen, wie über die Medien dann die Bevölkerung auch manipuliert werden sollte, dass halt diese Agenda 2010 mit den Hartz-Gesetzen und so, dass es halt nicht gerade eine tolle Sache ist, aber dass das halt gemacht werden muss, weil ansonsten es halt bergab geht. Ja. So wurde es so ein bisschen verkauft. Mhm. So, jetzt hat dir also die Bundesagentur für Arbeit, beziehungsweise die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, die haben die jetzt gekündigt. Hast du eigentlich mit der Kündigung gerechnet? Ja, also das war irgendwo abzusehen, weil die mir ja schon vorher auch zwei Abmahnungen gegeben haben. Das war ja im November, und dann war für mich klar, okay, ich riskiere da schon eine Kündigung, wenn ich da jetzt weitermache. Aber das war es mir irgendwo auch wert jetzt. Mhm. Also auch wenn du sagst, arbeitsrechtlich Sitzen die wahrscheinlich am längeren Hebel, hast du gedacht, ich muss da weitermachen oder so in etwa. Okay. Wie hat eigentlich, mich würde persönlich nochmal interessieren, wie hat eigentlich die BA argumentiert für deine Kündigung? Also, sie haben mir verschiedene Sachen vorgeworfen als Grund. Also diese Kritik, die ich dann in meinem Blog habe, die drehen sie halt so an. Also sie sagen, ich würde meinen Arbeitgeber beleidigen, den Betriebsfrieden stören, gegen verschiedene Dienstvorschriften verstoßen, genau, und gegen die Loyalitäts- und Rücksichtnahmepflicht auch noch verstoßen. Ja. Und dann haben sie halt in der Kündigung so ähnlich eigentlich wie in den Abmahnungen schon davor ein paar Sachen aus meinem Blog zitiert, beziehungsweise bei der Kündigung war dann nochmal konkret dieses Flugblatt Nummer 2, was ich herumgeschickt habe an die Studierenden, wurde halt eben erwähnt. Genau, und das war dann so der Hauptgrund oder der Hauptanlass dann für die Kündigung. Aha, du hast also nicht nur deinen Aktivismus sozusagen in Form eines Blogs betrieben, sondern du hast auch noch direkte Aktionen durchgeführt. Ist das richtig? Ja, genau, ja. Dann, Also ich habe ja auch schon mal davor mal Flugblätter, nicht virtuell, sondern ganz physisch in der Hochschule in Mannheim verteilt. Das hat denen ja auch schon nicht so gefallen. Da habe ich ja die erste Abmahnung bekommen. Okay, und was war der Inhalt von diesen Flugblättern? Darin habe ich die Studierenden aufgerufen zu protestieren gegen die Gesetze, wo wir eigentlich, es gibt zwar schon so gewisse Diskurse und auch Diskussionen, aber in einem gewissen Rahmen halt nur, ja. Es geht halt nie wirklich darum, die Gesetze auch mal fundamental zu kritisieren und zu sagen, okay, hey, vielleicht ist das ganze Paket nicht okay, wie es so ist. Sondern es bleibt eher mehr so innerhalb von dem Rahmen und dann sagt man vielleicht, okay, da könnte man es irgendwie anders umsetzen und so, ja. Und da rufe ich halt auf, nochmal wirklich drüber nachzudenken, was die Gesetze überhaupt bedeuten für die Betroffenen dann und auch für die gesamte Gesellschaft. In dem zweiten Flugblatt habe ich dann halt auch ganz klar geschildert, warum das keine soziale Arbeit ist, die da gemacht wird. Sondern dass die Menschen, die wär, das ist ja total kontraproduktiv, denen wird ja nicht geholfen, sondern die werden ja unter Druck gesetzt. Ja, einmal mit dieser Drohung, wir können das Geld kürzen, wenn du nicht die Forderungen hier einhältst. Und zum anderen, weil die Jobcenter ja eigentlich keine großartigen, tollen Stellen zu vermitteln haben, oftmals, sondern meistens halt Leiharbeit, Niedriglohn, Minijobs oder sowas in der Richtung. Okay. Jetzt frage ich mich persönlich natürlich, wie es jetzt weitergeht. Ja, der letzte Satz der Pressemitteilung vom 28.01. lautet: Aus dem kritischen Kommilitonen wird nun wohl der kritische Erwerbslose Karl was. Wie stellst du dir deinen weiteren Widerstand vor? So ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt noch nicht. Also ich finde es jetzt auf jeden Fall sinnvoll, irgendwo da auf die Straße zu gehen, noch mehr unter Protestaktion zu machen. Also am Samstag machen wir eine Demo in Ulm. Samstag, der 15. Ja. Genau, das ist der 15. Februar um 14 Uhr auf dem Marktplatz geht es los. Eben jetzt nicht nur wegen meiner Kündigung oder so, sondern es geht ja darum, wirklich auf dieses Thema aufmerksam zu machen, Hartz 1 bis 4. Und ja gut, dann gibt es jetzt einige Veranstaltungen, wo ich dann sein werde, unter anderem auch in Mannheim am 20. Februar, aber auch in anderen Städten gibt es halt schon Anfragen. Und ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir vielleicht auch noch so ein paar Aktionen da machen kann oder dass ich da vielleicht noch ein paar initiieren kann, Demos oder vielleicht mal einen Zahltag in einem Jobcenter. Also das ist so eine Aktion, wo man zu mehreren Leuten hingeht, wenn jetzt jemand eine Geldsperre gekriegt hat und dann fordert, dass das aufgehoben wird zum Beispiel. Ja, also sowas finde ich sind ganz coole Aktionen und da würde ich gerne auch bei welchen mitmachen. Aber es muss ich mal schauen, auch wie sich das ergibt so ein bisschen. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich. War sehr aufschlussreich. Und viel Erfolg beim Widerstand. Dankeschön, ja. Dankeschön. Wiederhören. Ciao. Ihr habt eben das Lied Ides of March der Hamburger Band Hellkamp gehört Und davor hörtet ihr ein Interview mit Marcel Kalvas, der von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit geflogen ist, weil er sich kritisch zur Praxis der Jobcenter und der Arbeitsagenturen geäußert hat. Marcel Kalvas wird am 27. November in Erfurt in der Johannesstraße 151 über seine Erfahrungen sprechen. Und um euch auf diese Veranstaltung einzustimmen, lese ich jetzt einen Artikel über Marcel Kalvas vor, einen Artikel, der in der Frankfurter Rundschau erschienen ist. Dieser Text steht unter der Überschrift »Weg mit dem Störenfried«. Er ist geschrieben von Hanning Vogt und ist erschienen am 31. Januar 2014 in der Frankfurter Rundschau. Die Bundesagentur für Arbeit wirft einen jungen Mann raus, weil er sie in einem Blog kritisiert hat. Statt im Sommer seinen Abschluss in den Händen zu halten, ist der 22-Jährige nun selbst arbeitslos. Eins kann man über Marcel Kalvas in jedem Fall sagen. Er ist eine Ausnahme. Einen Fall wie ihn, sagt eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit, habe es bisher noch nie gegeben. Es sei das erste Mal, dass man einem Angestellten im dualen Studium fristlos kündige. Aber so, sagt die Sprecherin, sei es eben überall. Eine Entlassung sei das letzte Mittel, Zitat, wenn man mit Abmahnungen und Aussprachen nicht weiterkommt, Zitat Ende. Es ist eine merkwürdige Geschichte, die dieser Tage durch die Foren von Arbeitsloseninitiativen und Hartz-IV-Kritikern geistert. Seit Herbst 2011 hatte der heute 22-jährige Marcel Kalvas aus dem schwäbischen Giengen an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, HDBA, studiert. Die 2006 gegründete Fachhochschule mit Sitz in Mannheim bildet den Nachwuchs der Behörde aus, ihre Praxisphasen absolvieren die Studenten in Jobcentern und Arbeitsämtern. Er habe einen sozialen Beruf erlernen, Arbeitslosen helfen wollen, erinnert sich Kalvas. Erst im Laufe der Zeit habe er gesehen, Zitat, wie es in der Praxis abgeht, Zitat Ende. Drastische Worte im Blog. Schnell, berichtet Kalvas, habe er mitbekommen, dass es in den Jobcentern nicht um Menschen, sondern um Zahlen gehe. Hartz-IV-Empfänger seien oft respektlos behandelt und dann in Fördermaßnahmen gesteckt worden seien, nur weil da noch Plätze frei gewesen seien. Und dazu kämen die Sanktionen, die vielen Arbeitslosen aufgebrummt würden. Zitat, das ist eine riesige Drohkulisse, sagt Kalvas. Dabei ist die Situation eines Erwerbslosen schwer genug. Zitat Ende. Wenn Kalvas seine Meinung über seinen Arbeitgeber für sich behalten hätte, würde er im Sommer wohl seinen Abschluss machen. Doch nachdem er bei Occupy Mannheim und im linken Blockupy-Bündnis Menschen getroffen hat, die ihn in seiner Kritik an den Jobcentern und Hartz IV bestärken, startet er im Juni vergangenen Jahres den Blog Kritischer Kommilitone. Untertitel Kritik am Arbeitsamt. In drastischen Worten geht Kalvas dort mit der Bundesagentur ins Gericht. Sein Gegner sei das kapitalistische System, schreibt Kalvas. Die Agentur für Arbeit kritisiert er dafür, dass sie, Zitat, dieses unsoziale System stabilisiert und die asoziale Politik umsetzt, Zitat Ende. Erwerbslose fordert er zu Demonstrationen auf und Mitarbeiter der Jobcenter dazu, keinerlei Sanktionen mehr zu verhängen. Einmal schreibt er, die Jobcenter seien ein Überwachungsapparat, Zitat, eine glaubhafte Konkurrenz für die NSA. Zitat Ende. Radikal und arbeitslos. Der Blog und die Flugblätter, die Kalvas an der HDBA verteilt, rufen schließlich seinen Arbeitgeber auf den Plan. Man werte seine Aussagen als, Zitat, Formalbeleidigung und Verunglimpfung. Zitat Ende. Teilt man ihm mit, er schade dem Image der Bundesagentur. Mehrfach mahnt man ihn wegen Verstößen gegen die Dienstvereinbarungen ab. In der vergangenen Woche wird ihm gekündigt. Kalvas sei am Campus ein engagierter und beliebter Kommilitone gewesen, sagt Franz Meyer, Jahrgangssprecher der HDBA. Viele Studierenden hätten stets gerne mit ihm gestritten und bis heute Respekt davor, dass er für seine Überzeugungen eintritt. Aber in seine radikale Kritik habe Kalvas sich irgendwann völlig verrannt. Kalvas selbst hat sich inzwischen arbeitslos gemeldet. Was beruflich aus ihm werde, wisse er noch nicht, sagt der junge Mann. Aber vorerst habe er sowieso andere Prioritäten. Er wolle die Missstände in den Jobcentern aufzeigen, Proteste auf die Beine stellen. Die Kündigung der Bundesagentur mache ihm nicht viel aus, sagt Calvas. Denn dort jemals wieder zu arbeiten, das ist für mich keine Option. Soweit ein Artikel über Marcel Calvas aus der Frankfurter Rundschau. Ich glaube nicht, dass sich Marcel Calvas in seiner Kritik verrannt hat, sondern ich finde seine Kritik genau richtig. Und deshalb empfehle ich den Hörerinnen und Hörern von Radio Lotte und von Radio Korax, am 27. November nach Erfurt zu kommen, wo Marcel Calvas einen Vortrag halten wird. In diesem Vortrag wird Calvas einerseits über den Umgang der Jobcenter und Arbeitsagenturen mit Erwerbslosen sprechen, außerdem wird er aber auch über die Arbeitsbedingungen der Sachbearbeiter sprechen und welches Klima schließlich zu einem unmenschlichen Umgang mit Erwerbslosen führt. Diese Veranstaltung findet am Donnerstag ab 20 Uhr in der Johannesstraße 151 statt und diese Veranstaltung ist Teil einer sechsteiligen Veranstaltungsreihe, organisiert vom Bildungskollektiv und vom DGB Bildungswerk. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und zum Vortrag von Marcel Calvas findet ihr unter folgender Homepage www.h4.aranka.de. Aranka wird mit Doppel-R und mit C geschrieben, www.h4.aranka.de. Wenn ihr außerdem einen Blick auf den Blog von Marcel Calvas werfen wollt, so findet ihr ihn unter der folgenden Adresse kritischerkommilitone.wordpress.com. Kritischer Kommilitone wird dabei zusammengeschrieben. Oder alternativ könnt ihr einfach Marcel Calvas in einer Suchmaschine eingeben. Nun hört ihr erstmal ein weiteres Lied der Hamburger Band Hellkamp, nämlich den Titel Filter Out. Filter out the colors, leave it white like a memory, and black like my lungs. You left here at shore, no sages notice. You're gone, and ashes drop. Here in the pathway, I'm still. The sun shines so soothing, but it don't feel mine. Wherever you're now, maybe chased by your troubles, I hope you're doing fine, doing fine. You're doing black and white fade. Since you left her low behind, it feels like singing in the rain. In another pathway you're sitting, the skies might be pouring, but it just feels fine. Hold on to these thoughts till they fade like the scars from the cigarettes on your skin. Leaves me wondering. filter out the colors. Ich hatte am Anfang dieser Sendung schon erwähnt, dass ich neben dem Vortrag von Marcel Calvas am 27. November in Erfurt auch ein Konzert in Weimar ankündigen möchte. Dieses Konzert findet am Dienstag in einer Woche, also am 2. Dezember, im Laden in der Trierer Straße 5 statt. Und der eine oder andere Hörer wird sicher schon erahnt haben, welche Band dort unter anderem live zu sehen sein wird, nämlich die Hamburger Band Hellkamp, von der ich im Laufe dieser Sendung schon mehrere Titel gespielt habe. Neben Hellkamp wird dort außerdem ein weiterer Act auftreten, nämlich Radio Magnetophon. Radio Magnetophon, hinter diesem Namen verbirgt sich ein Liedermacher aus Erfurt, dessen Liveset ich euch besonders empfehlen möchte. Um euch einen Eindruck zu verschaffen, was das für Musik ist, die euch da erwartet, spiele ich nun gleich drei Songs von Radio Magnetophon. Das erste Lied handelt von der Stadt, aus der Radio Magnetophon kommt, nämlich Erfurt. Das war das Lied über die Stadt, aus der der Liedermacher Radio Magnetophon kommt. Erfurt. In dieser Stadt gab es bis vor einigen Jahren einmal ein besetztes Haus, in dem so allerlei los war. Doch da eine Hausbesetzung schließlich gegen die Eigentumsordnung verstößt, kam irgendwann die Polizei mit einem Hubschrauber angeflogen und hat die Leute, die diese Brache auf dem ehemaligen Topf- und Söhne-Gelände einige Jahre lang belebt hatten, hinausbefördert. Der Zweck dieser Aktion war, am selben Ort ein Einkaufszentrum hinzubauen, und davon handelt das nächste Lied von Radio Magnetophon. Dort, wo unser Haus stand, dort, wo unser Haus stand, dort, wo unser Haus stand, da stehen jetzt Autos in endlosen Reihen. Dort, wo unser Haus stand, dort, wo unser Haus stand, dort, wo unser Haus stand, da stehen jetzt Autos in endlosen Reihen. Das ist schon okay, ich seh das auch ein. Nein, es tut gar nicht weh. Das muss wohl so sein. Dort, wo unser Haus stand, dort, wo unser Haus stand, dort, wo unser Haus stand, da kaufen die Leute jetzt ein. Die kaufen Äpfel und Nüsse und anderes Essen, damit sie gesund bleiben. Und Vogelfutter. Vogelfutter gibt's woanders nicht. Das müssen sie da kaufen, wo unser Haus stand. Sie kaufen Getränke, Schuhe und Kleidung, Stifte und Schreibblöcke. Damit machen sie sich Listen, Einkaufslisten, damit sie immer genau wissen, was sie einkaufen müssen, dort, wo unser Haus stand. Eine Tankstelle gibt es auch dort, wo unser Haus stand. Das ist praktisch. So ist immer genügend Sprit in den Tanks ihrer Autos, mit denen sie rumfahren und die sie dort parken können, wo unser Haus stand. Stell dir mal vor, das wäre nicht so und die Leute müssten zu Fuß kommen. Oder mal weitergesponnen. Unser Haus stünde noch immer dort, wo unser Haus stand. Also ich möchte ja nicht schuld daran sein, dass die Leute verhungern oder ihre Vögel oder nackt herumlaufen müssen. Oder sich keine Listen mehr machen können, Einkaufslisten, und plötzlich nicht mehr wüssten, was sie einkaufen müssen, ja und wo überhaupt. Also ich denke, es ist schon alles richtig so, wie es ist, dass unser Haus nicht mehr dort steht, wo unser Haus stand. Dort, wo unser Haus stand. Dort, wo unser Haus stand. Dort, wo unser Haus stand, da stehen jetzt Autos. Endlosen Reihen. Dort, wo unser Haus stand. Dort, wo unser Haus stand. Dort, wo unser Haus stand, da kaufen die Leute jetzt ein. Home is where the hate is, so heißt es in einem Lied der Funk-Legende Jill Scott Heron. Aber dieses Motto könnte auch das letzte Lied treffend auf den Punkt bringen, das ich nun von Radio Magnetophon spielen möchte und das wiederum die Stadt Erfurt zum Thema hat, die in diesem Lied in einem apokalyptischen Szenario in einem dystopischen Strudel versinkt. Ihr hört das Lied Krieg von Radio Magnetophon. Das morsche Holz der Balken schiefer Häuser einer Siedlung dieser Stadt, aus der es keinen drinnen gibt. Sind drei Kerben eingeritzt, eine Geheimschrift vom Laternenlicht umschwirrt, wer immer dieses Zeichen sieht. Der weiß, ein Geist geht um in Erfurts Stadtgebiet. Der weiß, es heißt, der Kampf ist aus und heute beginnt der Krieg. Im Takt der Trommeln tanzt Tamara Thierbach auf den Trümmern einer einstmals turmgekrönten Stadt, die den Gnadentod erfahren hat. Im Blick der Hass des Assassinen durch ihre Adern fließen Koks, Benzin, Molotow und Pflasterstein. Aufgespießt das Haupt des Bausewein, durch dessen Haut Fetzen sich die Maden fressen. Was sie übrig lassen, ist schon bald vergessen. Ein Schädel wie jeder andere auch und ein Name stolz wie Schall und Rauch. Ein Geist geht um in Erfurts Stadtgebiet. Es heißt, der Kampf ist aus und heute beginnt der Krieg. Begraben unter Scherben, Splittern, Schutt und Rattenscheiße zittern Erfordias ehrenhafte Erben, blutleer und doch zu schwach zu sterben, ihrem letzten Atemzug entgegen, in der Hoffnung auf den Garten Eden, wo alter Glanz aufs Neue blüht. Nur wem, der sich Tierbachs Rache entzieht, geteert, gefedert, gegerbt, gerädert, mit Steinen beschwert in die Fluten der Gera geworfen, wird heute noch ein jeder, der dem Oberbürgermeister über den Tod hinaus noch Treue schwört, Erfurts Todesschrei in seinen Träumen hört, ein Sack sei ihm ein Leichentuch nach einer Schlacht, die ihresgleichen sucht. Ein Geist geht um in Erfurts Stadtgebiet. Es heißt, der Kampf ist aus und heute beginnt der Krieg. In das morsche Holz der Balken, schiefer Häuser einer Siedlung dieser Stadt, aus der es keinen drinnen gibt, sind drei Kerben eingeritzt. Eine Geheimschrift vom Laternenlicht umschwirrt, wer immer dieses Zeichen sieht. Der weiß, ein Geist geht um in Erfurts Stadtgebiet. Der weiß, es heißt, der Kampf ist aus. Und heute beginnt der Krieg. Das waren drei Lieder von Radio Magnetophon, einem Liedermacher aus Erfurt, der am Dienstag in einer Woche, also am 2. Dezember, im Laden hier in Weimar in der Trierer Straße 5 auftreten wird. Neben Radio Magnetophon wird dort außerdem die Hamburger Band Hellkamp auftreten. Um Hellkamp kreist ein Mythos um einen nicht begehbaren Geisterbahnhof im Herzen Hamburgs. Und genau dieser ungreifbare Ort dient als Namensgeber für eine Band, die eine Mischung aus Rock, Groove, Americana, Noise und Singer-Songwriter spielt und es damit schafft, den Lärm und aber auch die stillen Oasen einer Großstadt einzufangen. Seit 2012 hat das Quartett aus Hamburg und Berlin neben der Veröffentlichung ihres Debütalbums zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen und der Tschechischen Republik gespielt und dabei viele Zuhörer zum Staunen gebracht. Gitarristin Caroline Plomqvist, Bassistin Jenny Apelmo und Schlagzeuger Christoph Dehne legen das musikalische Fundament, auf dem sich Songschreiber und Sänger Kai Gutzeit austobt. Eigenartig eigen klingt das, was sie machen. Es scheint gänzlich vom heutigen Zeitgeschehen und irgendwelchen Trends losgelöst zu sein. Und trotzdem ist es irgendwie frisch und neu. Auf eine faszinierende Art ist Hellkamp nicht so recht greifbar. Und ihr habt die Gelegenheit, Hellkamp nächste Woche Dienstag am 2. Dezember hier in Weimar live zu sehen, nämlich im Laden in der Trierer Straße 5, wo Hellkamp zusammen mit Radio Magnetophon auftreten werden. Ich spiele zum Abschluss noch einmal einen Song von Hellkamp, dieses Mal den Titel My Moods, und damit möchte ich mich bei den Hörerinnen und Hörern von Radio Lotte, von Radio Korax und vom FSK verabschieden. Ich würde mich freuen, den einen oder die andere am 27.11. zum Vortrag von Marcel Calvers in Erfurt in der Johannesstraße 151 zu sehen oder beim Konzert am 2. Dezember im Laden hier in Weimar. Tschüss, bis zum nächsten Monat, sagt Lukas Hohlfeld. I'm not sure how I'm supposed to say. Astonished at the fact that it affects me this way. Frozen staring at the clock, I hear it ticking away. Is there nothing to save me? plastics on the square. Push the button, wired up emotion, have a flash, inspiration everywhere. My eyes can see, the mirrors reflecting what I don't wanna be. I wanna be somebody who's amazed, keeping it on, dreaming along, never quit, but rest on my days. Who's to smile in the strangers, greeting his neighbors, keeping an eye on our living a lie. But the more I try, the less I seem to arrive, the where I wanna be in this life. Well damn, I hate my ambition, cause the only thing I really got is my indecision. And it's my moods that kill the muse when I sit around me all day. I know there's so much to talk about, except I really got nothing to say. I fold the cards that I was dealt into paper planes and watch them fly away while they belay with the wind till they set out to spin, crash the ground. And then it all starts over, like just the next round. Still no lesson learned, just more effort burned. Dance with anger in my veins and the wrinkles on my brain slowly crawling through my face to reveal my concerns. Leave another clue's kit in return. I might jump out of my prison right through the next cage, like a jolly good fellow on a path that is staged. Snap to something completely different. It's my moods that kill the muse when I sit around me all day. I know there's so much to talk about, except for love, I got nothing to say. So I'll lose, but stay confused, right? No, I'll wait till it collapses. The life's too short to worry about, not getting what you think you deserve. Mm-hmm.